Das Unikino präsentiert Mary Poppins Rückkehr. Sie ist zurück. Nach über einem halben Jahrhundert bekommt Mary Poppins ihren zweiten Auftritt und schwebt diesen Donnerstag mit ihrem Schirm in den Hörsaal. Die Story. Die Handlung des Films beginnt während der Weltwirtschaftskrise in London, etwa 20 Jahre nach dem ersten Teil. Im selben Haus von damals lebt mittlerweile der erwachsene Sohn Michael als Witwer mit seinen drei Kindern. Finanziell stehen sie gerade nicht gut da und durch einen Zufall stolpert Mary Poppins genau in das gleiche Haus wie schon damals. Michael ist mit der ganzen Situation ein wenig überfordert, denn die Bank droht ihm, das Haus wegzunehmen. Wir haben lange nicht gesprochen. Das Jahr schien wie ein Augenblick. Heute ist der schlimmste Tag seit Wochen. Ich wünsche mir unsere Zeit zurück. Du würdest über mich jetzt lachen. Du nahmst das Leben niemals schwer. Du konntest alles fröhlich machen. Doch heute scheint mir alles leer. Unermüdlich sucht nun Michael nach einem Dokument, das die drohende Obdachlosigkeit für sich und seine Familie abwenden könnte. Nebenbei kümmert sich Mary Poppins dabei wie schon damals auf ihre ganz eigene Weise um die Kindererziehung. Nach meiner Erfahrung, Annabelle, ist der perfekte Zeitpunkt für ein Bad der, wenn man schmutzig ist. Georgie. Du bist zuerst dran. Wir brauchen keine Hilfe. Dazu sind wir alleine imstande. Äußerst hilfreich, John. In diesem Fall kannst du den Hahn zudrehen. Noch nicht sofort. Es fehlen noch die Blubberblasen. Aber ich mag keine Seifenblasen. Nun, dann musst du versuchen, sie um jeden Preis zu meiden. Die Technik. Mary Poppins Rückkehr lehnt sich visuell mal mehr und mal weniger an das Original an. So sind zum Beispiel in einem Ausflug der Kinder alle Inhalte durch computergenerierte Bilder entstanden. Doch später findet man sich in einem Zelt wieder, in dem Mary Poppins und ihre beliebten Pinguine erneut ein Ständchen singen. Diese und das restliche Publikum sind dann alle wie im vorherigen Teil im 2D-Zeichentrickstil gehalten. Einen kleinen Kritikpunkt müssen wir an dieser Stelle leider der Musik geben, da der Ohrwurmfaktor ausbleibt und die Texte zuweilen ein wenig untergehen. Fazit? Wenn man sich nach 54 Jahren entschließt, einen zweiten Teil eines berühmten Filmes zu machen, muss man mit sehr viel Fürsorge an die Sache herangehen und dieser Film tut es mit sehr viel Liebe zum Detail. Im Gegensatz zu den Realverfilmungen von Disney, die sich 1:1 an die Originale halten, hat man hier eine ganz eigene Geschichte auf Basis eines klassischen Stoffes geschaffen. Von uns gibt es dafür Sag's Ihnen, Mary. Hören Sie zu. Supercalifragilisticexpialidocious. Danke. 9 von 10 Punkte, weil der Film doch manchmal ein bisschen zu langatmig wird. Übrigens, wer sich vorher nochmal Teil 1 anschaut, wird vielleicht mit einigen Anspielungen und Späßen belohnt, die man sonst vielleicht nicht wahrnehmen würde.